Kapitel 7. 20. August. Hand in Hand gehen Constanze Zeigen und Patrick Reich im Park Wilhelmshöhe spazieren. Patrick hat Constanze in einem Französischkurs an der Volkshochschule kennengelernt. Aus der Liebe zur französischen Sprache wurde die Liebe zwischen Patrick und Constanze. Vor dem Gewächshaus bleiben beide stehen. Sie atmen tief durch. Sie genießen den Duft der Blumen. Die letzten Sonnenstrahlen erleuchten das Gewächshaus. Die Konstruktion aus Glas und Stahl sieht modern aus. Constanze nimmt ihren Zeichenblock. Zeichnen ist ihre große Leidenschaft. Immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, zeichnet sie. Manchmal macht sie in Gerichtsverhandlungen für eine Zeitung Skizzen von Richtern, Staatsanwälten, Angeklagten und Zeugen. Constanze und Patrick gehen nach einigen Minuten weiter. Vor dem Schlossteich setzen sie sich auf eine Bank. Was für ein Blick! Zur linken Seite liegt die Löwenburg, zur rechten Seite der Aquädukt und vor ihnen der Herkules. Patrick denkt laut nach. Das tut er, wenn er sich intensiv mit einem Fall beschäftigt, auch beim Spazierengehen. Vielleicht erwartet er Hilfe von seiner Freundin. Jürgen von der Aue trifft sich heimlich mit der Frau seines Stellvertreters. Es sieht so aus, als ob sich beide gut kennen. Sehr gut kennen. Sie küssen sich. Genauer, sie küsst ihn. Das ist ungewöhnlich. Er ist 32 Jahre jung. Maria Burg ist 48 Jahre alt. Eine ungewöhnliche Beziehung. Wirklich? Fragt Constanze ihren Freund. Du bist schließlich auch einige Jahre älter als ich. 10 Jahre. Das kannst du nicht vergleichen, mein Schatz. Patrick küsst seine Freundin. Komm, lass uns nach Hause gehen. Zu dir oder zu mir? Fragt die junge Studentin. Patrick antwortet nicht. Er ist in Gedanken. Ich weiß nicht, sagt Patrick nach einer Weile. Irgendwas stimmt nicht im Verhalten von Jürgen von der Aue und Maria Burg. Von der Aue ist zwar noch jung, aber dennoch sehr konservativ. Gerade jetzt im Wahlkampf ist seine wichtigste Parole die Familie. Er tritt für die Familie ein, für Traditionen. Constanze, verstehst du, was ich damit sagen will? Sie nickt. Warum hat von der Aue in der Gaststätte gesagt, ich lasse mich nicht von dir unter Druck setzen? Das Rendezvous war mehr als merkwürdig. Weißt du, was ich glaube, Constanze? Nein, aber du wirst es mir gleich sagen. Patrick bleibt stehen. Er sieht nicht die Rosen, die links und rechts blühen. Ich glaube, Maria Burg hat Jürgen von der Aue irgendwie in der Hand.